Pesach bedeutet das Überqueren von etwas. Für uns, die an den Messias Mashiach glauben, bedeutet der Übergang vom Tod zum Leben, dank Yahshua. Das jüdische Volk ging von der Sklaverei zur Freiheit. Es ging durch das Rote Meer. Also, für alle, die an den Messias Mashiach Yahshua geglaubt haben, ist er unser Pesach. Es wurde wie Ostern übersetzt, aber der richtige Name ist Pesach. Wir gehen zum 1. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 7. In diesem Brief sagt Shaul, Paulus, darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungezäuert seid. Denn auch wir haben ein Passahlamm. Das ist Yahshua, der geopfert ist. Yahshua starb und gab sein Leben für uns. Niemand hat es genommen. In den Neuen Bund, falsch übersetzt als Testament, Brit Hadashah, in Hebräisch, lesen wir, dass Shaul die Torah lehrte und er lehrte nicht nur Pesach, sondern auch Hamatza. Wir gehen zum Shemot, Exodus 12, Vers 13. Ich werde ab vom Vers 1 vorlesen. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland. Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein. Und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Nach der Bibel, nach der Tora, ist Abib der Anfang des hebräischen Jahres. Abib bedeutet Frühling. In Vers 3 lesen wir, sagt der ganzen Gemeinde Israels, am 10. Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Haus für ein Lamm zu wenig sind, so nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, bis er so viele sind, dass sie das Lamm aufessen könnten. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Also, der 14. Tag von Abid ist sehr wichtig. Es ist Pesach. Der Herr befiehlt, dass die ganze Gemeinde das Schaf gegen Abend schlachten sollte. Das hat eine Bedeutung. Im Yahshua HaMashiachs Kalender läuft ein Tag von Abend bis Abend und nicht nach dem römischen Kalender, nämlich von 12 bis 12. Yahweh sprach Mose während dieser Tagen und sagte ihm, die Gemeinde sollte das Schaf von 10. bis zum 14. Tag des Monats verwahren, bevor sie es schlachten. In Rahmen 4 Tagen wurde das Lamm geprüft. Es sollte keinen Fehler haben. So steht in der Bibel, das Lamm sollte fehlerfrei sein. Yahshua HaMashiach ist das Lamm Gottes. Wir gehen zum Johannes 1. Vers 29. Gottes Wort sagt, am nächsten Tag sieht Johannes, dass Yahshua zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Also, das Lamm ist Yahshua. Er ging in Jerusalem hinein und nicht in Jerusalem. Der größte König entschied sich, seinen Namen in Jerusalem beizufügen. Während der 4 Tage, die er in Jerusalem war, wurde er von den Pharisäern auf die Probe gestellt, um zu sehen, ob er Fehler machte oder hatte. Selbstverständlich hat er keine Fehler. Er erfüllte die Prophezeiung des Alten Bundes. Er ist der lebendige Torah. Yahshua ist sein Name. Während 4 Tage haben die Kohanim, die Hohepriester, das Lamm geprüft. Yahshua erfüllte die Prophezeiung. Selbst Pontius Pilatus fand an ihm keine Schuld. Wir gehen zu Matthäus, 27, Vers 23. Gottes Wort sagt, er aber sagte, was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr, lass ihn kreuzigen. Als der Gouverneur fragte, was hat er denn Böses getan? Er meinte, ich finde keine Schuld an ihm. Yeshua HaMashiach ist die lebendige Tora. Wir gehen zum Johannan 18, Vers 33 bis 38. Da ging Pilatus hinein ins Prätorium und rief Yeshua und fragte ihn, bist du der König der Juden? Yeshua antwortete, sagst du das von dir aus oder haben dir's andere über mich gesagt? Pilatus antwortete, bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Ich werde etwas in Klammer setzen. Es wird immer wieder in der Übersetzung dargestellt, dass alle Juden Yeshua abgelehnt haben. In Apostelgeschichte 21, Vers 20 steht, wie viel tausend Juden gläubig geworden sind, und alle sind Eiferer für die Tora. Also, viele Juden liebten Yeshua. Wir gehen zum Johannan zurück. Vers 37. Da fragte ihn Pilatus, so bist du denn noch ein König? Yeshua antwortete, du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm, was ist die Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen. Ich finde keine Schuld an ihm. Also, wir verstehen, dass das Lamm, das geopfert werden sollte, war nicht nur für die Opferung, sondern auch für Pessach. Das Opfer sollte für die Freiheit geopfert werden und nicht für die Sünde. Ich sage es nicht, die Tora sagt es in Shemot, Exodus 12. Also, Yeshua ging in Jerusalem hinein und er wurde 4 Tage lang geprüft. Ich werde eine kurze Zusammenfassung von vielen Punkten machen. Ich möchte, dass ihr das Thema vollständig wie möglich habt. Yeshua trug den Transversalbalken, der sogenannte Patibulo, der etwa 50 Kilogramm wog. Er lief etwa 800 Schritte und er lief diese 800 Schritte wegen der Auspeitschung voll verblutet. Ich habe schon erklärt, dass die Auspeitschung aus Leder war, die in der Spitze Stachel aus Metall oder Knochen von Tieren in Form von Stachel hatte. Wenn man mit der Peitsche an Yeshuas Rücken peitschte, war nicht nur der Schlag, sondern auch das Zerfetzen von Yeshuas Haut. Als Chirurg sage euch, dass solche Handlung erschafft einen schrecklichen Verlust von Blut. Die Dornenkrone bedeutet, dass Yeshua den Fluch über seinen Kopf trug. Wir gehen zum Bereshit, Genesis 3, Vers 17 und 18. Ich möchte betonen, dass Yeshua sich selbst Fluch machte, damit er uns und die ganze Welt aus der Finsternis befreite. Leider wird Yeshua fast von der ganzen Welt abgelehnt. Wir haben sein Opfer genommen, deswegen sind wir hier. Baruch Hashem, Yahweh. Genesis 3, Verse 17 und 18. Gottes Wort sagt, und zum Mann sprach er, weil du gehört hast, der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Distel soll er dir tragen. Unser Herr trug Dornen. Und du sollst das Kraut auf den Felde essen. Also, die Dornenkrone hat eine Erklärung. Die Römer haben nicht nur so eine Dornenkrone gebastelt und auf Jeschuas Kopf gesetzt. Nein, Jeschua machte sich Fluch von Kopf bis Fuß, damit er uns aus dem Schmutz befreite. Nun, Jeschua HaMashiach wurde nicht um 12 Uhr gekreuzigt, wie man es früher verstanden hat. Er war auch nicht am Kreuz von 12 bis 3 Uhr nachmittags. Nein, es war nicht so. Er wurde um 9 Uhr gekreuzigt. Wir gehen zu Markus 15, Vers 25. Gottes Wort sagt, und es war die dritte Stunde. Wir haben schon gesagt, dass es um 9 Uhr vormittags war, als er gekreuzt wurde. Also, die dritte Stunde war 9 Uhr morgens. Ich werde es erklären. Wir gehen zu Markus 15, Vers 33 und 34. Und zur sechsten Stunde, das heißt 12 Uhr, kam eine Finsternis über das ganze Land, bis zur neunten Stunde. Wie gesagt, die neunte Stunde war um 3 Uhr nachmittags. Und zu der neunten Stunde rief Jeschua laut, Eli, Eli, lama asabdatani, das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jeschua wollte damit, dass dieser Tehillim, dieser Psalm, weiter vom Volk wiederholt wurde. In dem Volk ist es gewöhnlich, dass der Moreh der Tora, der Lehrer der Tora, den Anfang eines Psalms sagt und alle Schüler auswendig die folgenden Verse des Psalms wiederholen müssen. Also, Jeschua wollte, dass das Volk diesen Tehillim, diesen Psalm wiederholte, damit das Volk Bericht über den Maschiach, den Messias von Israel, erstattet. Jeschua HaMashiach erfüllte perfekt die Tora. Baruch Hashem Yahweh. Er ist der Maschiach, der Messias Israels. Es gibt keinen anderen. Also, in der Zeit Jeschuas und vorher opferte man 7 Schafe. Bitte, beobachte meine Hand. 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr und 15 Uhr. Es sind 7 Stunden. 7 Schafe. Versteht ihr? Jeschua HaMashiach wurde um 9 Uhr gekreuzigt. Er erfüllte perfekt die Tora. Baruch Hashem. Er erfüllte die Prophezeiung. Schließlich, er ist die lebendige Tora. Er hat die Tora nicht abgeschafft. Er ist die lebendige Tora. Gelobt sei Jeschua. Also, die Nägel, mit denen er angenagelt wurde, waren etwa 14 Zoll lang. Er hat die Nägel nicht an die Hand bekommen, da die Handfläche mit Leichtigkeit zerreißt. Also, er bekam den Nägel an das Handgelenk zwischen 2 Knochen, der Speiche und die Ehle. Dort ist das Gelenk sehr stark. Deswegen wurde das Gewicht des Herrn gehalten. Dazu wurde er festgebunden. Für uns, die das einzige und perfekte Opfer Jeschuas schätzen, würden wir verrückt sein, wieder sündigen. Nachdem wir wirklich wissen, dass Jeschua die lebendige Tora ist. Für die wirklich Jeschua kennen und seine Tora einhalten, ist es sehr wichtig, dass wir uns in eine sehr extrem Heiligkeit halten. Meine Lieben, wir können nicht sündigen. Wir sollen nicht sündigen. Wir müssen uns in Heiligkeit halten. Wir gehen zum Hebräerbrief 10, Vers 26 bis 31. Gottes Wort sagt, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, die Wahrheit ist Jeschua und seine Tora, haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern nicht als ein schreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz des Mose bricht, muss er sterben, ohne Erbarmen, auf zwei oder drei Zeugen hin. Eine wie viel härtere Strafe, meint ihr, wird er verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes für unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde und den Geist der Gnade schmäht. Die Gnade hat immer existiert. Denn wir kennen den, der gesagt hat, die Rache ist mein, ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Also, jemand, der schon Joshua und seine Tora kennengelernt hat, sollte er nicht sündigen, aber wenn er es macht, es wäre besser gewesen, dass er nie geboren wäre. Wir gehen zum Epheser 1, Vers 7. Gelobt sei Joshua HaMashiach. Wenn man das perfekte Opfer Joshuas versteht, hält man sich in Heiligkeit. Wenn es um die Erlösung geht, zögert man nicht, die Heiligkeit zu halten. Man bereut seine Sünde und sündigt nicht mehr. In Epheser 1, Vers 7, Gottes Wort sagt, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Erinnert euch, dass die Gnade immer existiert hat. Viele christliche Gemeinden glauben, dass die Gnade ist nach Joshua. Und vor Joshua gab es keine Gnade. Die Gnade hat immer existiert. Wenn es so nicht wäre, wäre niemand erlöst. Wir gehen zum ersten Brief Kephas, Petrus, Kapitel 1, Vers 18 und 19. Gottes Wort sagt, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, von eurem nichtigen Wandel nach des Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Joshuas, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Ich wiederhole, Joshua wurde 4 Tage lang geprüft und man fand keine Schuld an ihm. In diesem schönen Nachmittag gehen wir zum Korintherbrief. Joshua hat uns diesen schönen Nachmittag gegeben, um ihm Ehre, Herrlichkeit und Verherrlichung zu geben. Gelobt sei sein Name. Also, 1. Korintherbrief 11, Vers 23. Saul spricht zu einem Volk, das heidnisch war. Trotzdem glaubte an Joshua und es nahm alles, die ganzen Wunden. Erstmal gehen wir zum Epheserbrief 2, Vers 12. Gottes Wort sagt, dass ihr zu jener Zeit ohne Joshua wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Elohim, Gott in der Welt. Zwischen den Bünden finden sich die Brit Mila, die Beschneidung, und sie ist noch gültig. Also, um Pesach zu nehmen, sollte man nach der Bibel die Beschneidung haben, und nicht nur am Herzen, sondern auch körperlich. Das sagt die Tora. Wenn es so nicht wäre, dann wurde in Epheser 2, Vers 12 sagen, ihr wart ausgeschlossen von Bürgerrecht Israels. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr den Bund nehmen, und wenn nicht, es ist auch gut. Nein, so sagt die Bibel nicht. Man sollte alle Bünde nehmen. Jetzt gehen wir zum 1. Korintherbrief 11, Verse 23 bis 25. Saul, Paulus, sagt, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jahwe, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund. Der Bund wurde mit dem Hause Juda und mit dem Hause Israel beschlossen. Er wurde nicht mit dem christlichen, heidnischen Kirche gemacht, nur mit Israel und mit Juda. Das finden wir in Jeremia 31, Vers 31. Ich lese weiter vor. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Also, es ist Gottes Wort und im original hebräischen Text steht genau das Gleiche. Wir müssen gar nichts ändern, andernfalls würden wir in Fluch verfallen. Eine Frage. Ist Pesach die Anstalt des heiligen christlichen Abendmahl? Nein, Pesach ist Pesach und damit basta. Es gibt kein Abendmahl. Das kommt nicht in der Bibel vor. Wir, als erste messianische Gläubigen, sollten wir verstehen, dass der erste Tag von Hamatza ist eigentlich Pesach. Hamatza bedeutet Brot ohne Hefe und der Festtag dauert 7 Tage lang. In einigen Predigen haben wir den Festtag von Hamatza geteilt. Pesach wird in manchen Kalendern als 7 Festtage markiert. Es hat viele Verwirrung darüber gegeben. Aber wenn man die Bibel in original hebräischen Text liest, gibt es keine Verwirrung. Wir gehen zu Matthäus 26, Verse 17 bis 24. Gottes Wort sagt, aber am ersten Tage der ungesäuerte Brote, er spricht von Hamatza, kamen die Talmidin, die Apostel zu Jahwe und fragten, wo willst du, dass wir das Pesachlamm zum Essen bereiten? Er sprach, geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm. Der Rabbi lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe. Ich will bei dir Pesach feiern mit meinen Talmidin, Jungen. Und die Talmidin taten, wie ihnen Jahwe befohlen hatte, und bereiteten das Pesachlamm. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den 12. Und als sie aßen, sprach er, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln ihn zu fragen, Herr, bin ich's? Er antwortete und sprach, der, die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie vor ihm geschrieben steht, doch weh den Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre besser für ihn, wenn er nie geboren wäre. Jetzt wisst ihr, woher ich den Satz genommen habe, wenn ich sage, es wäre für diese Person besser gewesen, wenn er nie geboren wäre. Baruch Hashem, alles muss eine biblische Basis haben. Da antwortete Judas, der ihn verriet und sprach, bin ich Rabbi? Er sprach zu ihm, du sagst es. Als sie aber aßen, nahm Jahwe das Brot, dankte und brach es und gab es den Talmidin und sprach, nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünde. Der neue Bund, der Bund wurde mit dem Hause Juda und mit dem Hause Israel geschlossen. Jeremias 31, Vers 31. Im Pasuk, Vers 28 steht, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünde. Bitte, hört mir mal gut zu. Er sagt, für viele und nicht für alle. Gewiss, Jahwe vergoss sein Blut für alle, aber nur wenige schätzen sein Opfer. Die Erlösung wird auch von wenigen geschätzt. In Römer 9, Vers 27 haben wir gelesen, Jesaja aber ruft aus über Israel, wenn die Zahl der Israeliten wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur ein Rest gerettet werden. Meine Lieben, nur ein Rest wird gerettet. Ich gehe zu Matthäus 29, Verse 29 bis 35. Gottes Wort sagt, ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an dem Tag, an dem ich von neuem davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da sprach Jahwe zu ihnen, in dieser Nacht werdet ihr Ärgernis nehmen an mir. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus, Kephas aber antwortete und sprach zu ihm, wenn sie auch alle Ärgernis nehmen, so will ich doch niemals Ärgernis nehmen an dir. In dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle Jungen. Meine Lieben, wenn man dem Herrn einigen Sachen sagt oder verspricht, der Herr nimmt dein Wort im Ernst. Schau mal, wie Kephas endete und wie Jakobus endete. Er wurde vom Dach des Tempels geworfen. Also, wenn man den Mund aufmacht, sollte man sehr überzeugt sein, von was man sagt. Man sollte das Denken mit dem Herzen verbinden und nicht mit dem Bauch. Viele sagen, sicher, ich werde für Jahwe dieses oder jenes machen oder evangelisieren gehen zum Ort, wo alle Götzendienst treiben. Wenn man nicht in der Lage ist, zur Kehilla zu kommen, um den Boden zu kehren, deswegen sage ich, dass das Denken mit dem Herzen eine Verbindung haben sollte. Saul lehrte Pesach. Wir haben schon im ersten Brief der Korinther, Kapitel 11, Vers 23 bis 26 gelesen. Er lehrte Torah. Er hat nicht etwas anderes gelehrt. Er lehrte auch, dass Jahwe, Mashiach, der Messias ist. Er lehrte kein Sonntagschristentum, weil er Jude war. Wir gehen zum Jeremia 31, Vers 31. Gottes Wort sagt, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Er sagt, ein neuer Bund mit dem Hause Juda und mit dem Hause Israel. Er erwähnt nirgendwo in der Bibel, dass der Herr den Bund mit der christlichen Kirche machte. Die christliche Kirche wurde in der Zeit Sauls noch nicht gegründet. Also, Jahwe HaMashiach ist Rabbi, Rabbiner. Rabbi bedeutet der große Gadol, Lehrer. Wir gehen zum Johannan, Johannes 1, Vers 38. Jahwe aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen. Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt, Meister, also der große Lehrer oder Meister. Wir gehen zum Vers 49 vom gleichen Kapitel. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Also, der Titel Rabbi gehört lediglich Jeschua. Niemand darf diesen Titel haben. Rab bedeutet groß, das Größte, und es gibt nur einen, Jeschua. Wir gehen zum Johannan 3, Vers 1 und 2. Gottes Wort sagt: Es war aber ein Mensch unter der Pharisäer mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jeschua bei Nacht und sprach zu ihm: Meister, Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Wir gehen zum Kapitel 4, Vers 31. Gottes Wort sagt: Inzwischen mahnten ihn die Jünger und sprachen: Rabbi ist. Also, der Titel Rabbi gehört nur ihm. Gewiss, er hat den Lehrer der Tora die Aufgabe zu lehren gegeben, aber nicht als Rabbiner. Der Größte ist nur er. Wir haben jetzt verstanden, dass der neue Bund nur mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda gemacht wurde. Ich wiederhole, ihr findet das in Jeremias 31, Vers 31. Merke, es gibt kein Abendmahl, es existiert nicht, es gibt nur Pesach. Pesach und wegen Jeschuas Rahamin Erbarmen sind wir nach der Bibel zwischen den Zweigen veredelt und nicht anstelle von ihnen. Wir genießen jetzt von dem Saft des Ölbaums. Wir gehen zum Römerbrief, Kapitel 11, Vers 17. Schau mal, an wen Saul schreibt. Wir müssen analysieren, was für ein Brief wir lesen. Gottes Wort sagt: Wenn aber nur einige von den Zweigen ausgebrochen wurden und du, der du ein wilder Ölzweig warst, in den Ölbaum eingetroffen worden bist und teilbekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums. In dem original hebräischen Text sagt zwischen den Zweigen und nicht anstelle von ihnen. Das jüdische Volk ist das jüdische Volk. Das Christentum ist mit der Idee gekommen, dass das jüdische Volk ausgerissen wurde. Und anstelle von den Juden wurde das Christentum veredelt. Nein, es ist nicht so. Saul erklärt es. Wir gehen zum Römerbrief 11, Vers 1. Gottes Wort sagt: So frage ich nun, hat denn Gott, Elohim, sein Volk verstoßen? Das sei ferne, denn ich bin auch ein Israelit, vom Geschlecht Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. Also, der Originaltext in Vers 17 widerspricht sich nicht. Vergesse nicht, dass viele Texte der Bibel absichtlich schlecht übersetzt wurden. So, die Frage ist: Wer wurde zwischen den natürlichen Zweigen und nicht anstelle von ihnen veredelt? Jeder, der an Jeschua glaubt. Man wird ein Kind von Israel, ein Bene Israel und kein sonntagsheidnischer Christ. Er wird nicht veredelt, da er einen anderen Gott folgt. Das Christentum hat sich selbst für klug gehalten. Das ist eine Prophezeiung. Sie glaubt, dass sie anstelle des jüdischen Volks genommen wurde. Die Bibel sagt das nicht. Also, es kann sein, dass jemand heidnisch war, der jüdisches Blut hat oder zum Haus Israel gehört und er hat an Jeschua geglaubt. Nun, er kehrt zum Vater. In Lukas 15, Vers 11 haben wir von dem verlorenen Sohn gelesen. In der Wirklichkeit ist das Haus Israel, das zum Vater kehrt. Viele glauben, dass Jeschua sein Volk im Stich ließ und dass er einen Bund mit der heidnischen Kirche machte. Ich wiederhole, das Christentum existierte in der Zeit Jahschuas noch nicht. Der Bund wurde für das Haus Israel und das Haus Juda prophezeit. Also, es gibt kein heiliges Abendmahl. Das Abendmahl, das jede Woche, jeden Monat und so weiter mit Hefebrot von vielen Kirchen gemacht wird, ist abscheulich. Das existiert nicht. Das sollte nicht sein. Das ist kein Pessach. Wirst du hierher kommen, um das Abendmahl zu feiern? Nein, du wirst kommen, um Pessach zu feiern. Baruch Hashem, Yahweh Tzevaot. Wenn jemand sagt, Pessach ist nur für die Juden, dann hat das Christentum keine Berechtigung, das Abendmahl zu feiern. Versteht ihr? Das Christentum nimmt nur Teile der Tora, zum Beispiel das Tevila, die Taufe, und es spuckt den Rest. Es hat kein Recht, das Abendmahl zu feiern, da es mit der Tora nichts zu tun will. Außerdem kommt diesen Festtag nirgendwo in der Tora, in der Bibel, vor. Man kann nicht biblisch das Haus Israel und das Haus Juda trennen. Der Bund wurde mit beiden Häusern geschlossen. Wenn ein Gläubiger, der weder Jude noch vom Hause Israel kommt, sollte er alle Bünde nehmen, um zum Elohim, Gott Israels, zu kommen. Und dann darf er Pessach feiern. Die Bünde wurden nicht abgeschafft. Wir gehen zum Schemot, Exodus 12. Das ist sehr wichtig, andernfalls würdest du in das Abendmahl, das nicht existiert, weiter teilnehmen. Aber es existiert nicht. Es ist Pessach. Wir haben schon im Exodus 12, Vers 1 bis 6 gelesen, wie Pessach gemacht wird. Wir haben auch gelesen, in Jeremia gelesen, dass der Bund wurde mit dem Hause Juda und mit dem Hause Israel geschlossen. Wir werden einen Vers lesen, den viele nicht mögen. Aber er ist in der Tora und er wurde nicht abgeschafft. Der Vers 48, der Pasuk 48 im Exodus. Also, wenn du zum Hause Israel gehörst und jüdisches Blut hast, ein Grund mehr, dass du in die Bünde eintrittst. Der Bund, der Yahweh mit Abraham schloss, war die Beschneidung. Falls du kein jüdisches Blut hast, und das ist keine Ausnahme, möchte ich, dass du dich nicht schlecht fühlst. Es kann sein, dass dir ein Dämon lehrt und er sagt dir, dass wir Ausnahmen machen wollen. Nein, nein, nein. Vergiss nicht, dass der Herr alle erlösen möchte. In ein anderes Thema werde ich von Noahs Gesetze sprechen. Das ist nur für die Heiden, die nicht die Bünde nehmen wollen. Wir gehen zum Pasuk Vers 48 von Exodus 12. Gottes Wort sagt, wenn ein Fremdling bei dir wohnt und dem Herrn das Pessach halten will, der beschneide alles, was männlich ist. Als dann trete er herzu, dass es halte und er sei wie ein Einheimischer des Landes. Aber ein Unbeschnittener darf nicht davon essen. Wir gehen zum Epheserbrief 2, Vers 2. Das ist ein Vers, das viele nicht hören möchten. Aber man sollte die Tora richtig lehren. Die ganze Tora. Meine Lieben, ihr sollt wissen, in welcher Gemeinde ihr seid und was für eine Lehre ihr bekommt. Wir kommen zu dieser messianischen Gemeinde, um den Elohim, den Gott Israels, zu ehren. Epheser 2, Vers 12. Gottes Wort sagt, hattet zu der Zeit keinen Messias. Ihr wart entfremdet vom nationalen Leben Israels. Ihr wart Fremde. Dem Bund, der die Verheißung Gottes verkörperte. Ihr wart in dieser Welt ohne Hoffnung und ohne Gott. Die Bünde habt ihr in der Zusammenfassung, im Buch der Kehila oder in der Bibel selbst. Wie gesagt, einer der Bünde ist der Bund, den Gott mit Abraham machte. Wir gehen zum Hesekiel 44, Vers 9. Hier wird über das Millennium gesprochen. Bevor wir den Vers 9 lesen, möchte ich etwas Wichtiges sagen. Wenn Yahshua HaMashiach in das Millennium regiert, wird alles wiederhergestellt. Das lesen wir in Apostelgeschichte 3, Vers 21. Gottes Wort sagt: Ihn muss der Himmel aufnehmen, bis zu der Zeit, in der alles wiedergebracht wird, wovon Gott geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, von Anbeginn. Also, Hesekiel ist einer Jahuas Propheten. Und in Hesekiel 44, Vers 9 lesen wir: Darum spricht Gott der Herr, es soll kein Fremder mit unbeschnittenen Herzen und unbeschnittenem Fleisch in mein Heiligtum kommen, von allen Fremdlingen, die unter den Israeliten leben. Könnt ihr euch vorstellen, in das Millennium nicht in das Heiligtum rein kommen zu dürfen? Die Beschneidung des Herzens kann man nicht debattieren, außer ein Dämon. Wir haben gerade gelesen, dass die Beschneidung des Fleisches auch eine Beförderung ist. Yahshua HaMashiach wird in das Millennium alles wiederherstellen. Ein Löwe wird Stroh wie ein Ochse fressen. Ein Bär wird mit einer Kuh zusammen weiden. Und ein Kind wird die Hand in das Nest einer Schlange hineinstecken und er wird nicht gewissen. Kinder werden 100 Jahre alt in der Kindheit. Yahshua HaMashiach kommt, um alles wie in der Zeit Adams wiederherzustellen. Baruch Hashem. Also, er wird auch die Beschneidung wiederherstellen. Das sagt die Bibel und ich glaube es. Meine Lieben, ihr sollt alles nehmen, das ganze Erbe. Also, wenn jemand sagt, das ist nur für die Juden, so ist es, nur für die Juden. Das ist nur für die Bene Israel, da der Bund nicht mit den Heiden gemacht wurde. Der Bund wurde mit dem Haus Israel und mit dem Hause Juda geschlossen. Jeremias 31, Vers 31. Wenn ein Heide erlöst möchte, sollte er unbedingt zum Elohim, Gott Israels, kommen. Sein Name ist Yahshua HaMashiach. Er sollte die Bünde nehmen, um erlöst werden zu können. Epheser 2, Vers 12. Es ist wichtig, dass ihr versteht, worum es geht. Wird man heil durch die Beschneidung? Nein. Man wird heil durch das gesegnete Blut Mashiachs. Aber ihr seid am Leben und gesund, und der ewige Gott wird uns verklagen, wenn wir seine Wunde nicht nehmen. Das ist keine Drohung. Wenn jemand mir sagt, Bruder Javier, der Bund ist nur für Sie, da Ihr Großvater einen jüdischen Namen hatte, und so weiter. Ja, es ist so. Der Bund ist nur für mich, und basta. Der ist nicht für dich. Du möchtest weiter ein Heide sein. Aber wie wirst du erlöst, wenn die Bünde nicht für dich sind? Wir gehen zum ersten Brief der Korinther, Kapitel 12, Vers 2. Gottes Wort sagt, ihr wisst, als ihr Heiden wart. Also, der Bibel an den Galater ist auch ein Brief, der nicht richtig übersetzt worden war. Damit wollte man sagen, dass die Beschneidung keine Gültigkeit mehr hat. Nein, die Beschneidung ist noch gültig. Yahshua wird sie wiederherstellen. die Wiederherstellung des Millenniums. In Hesekiel 44, Vers 9 können wir darüber lesen. Also, kein Unbeschnittener darf Pessach halten. Es gibt noch Zeit. Nimm das ganze Erbe. Lasst euch nicht von Hasatan überlisten. Er ist ein Lügner. Ein Heide ist, der Götzen vergöttert. Biblisch sind wir keine Heiden mehr. Jeder, der an den Elohim, Gott von Israel, geglaubt hat, muss die Tora Hashem Yahweh gehorchen und sich in ein Bene Israel von Kopf bis Fuß verwandeln. Wir gehen zum 1. Thessalonischer Brief, Kapitel 1, Vers 9. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, Elohim, von den Abgöttern zu dienen dem lebendigen und wahren Gott, Elohim. Gelobt sei Yahshua HaMashiach. Jetzt gehen wir zum 1. Korintherbrief 12, Vers 2. Damit die neuen Geschwister die Wahrheit lesen. In der Bibel wird nie gesagt, dass Gott die Juden angesprochen hat, sondern dass Gott die Christen und die Heiden angesprochen hat. Das steht nicht in der Bibel. Das ist eine Lüge Hasatans. Im 1. Korintherbrief 12, Vers 2, Gottes Wort sagt, ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. So waren wir. Jetzt haben wir das gesegnete Blut Jahuas. Also, ihr in der Kehila und alle, die dieses Audio hören, sollten Folgendes verstehen. Erstens, es gibt kein Abendmahl. Zweitens, man darf es nicht jeden Monat, jede Woche und mit Hefebrot in Form einer Sonne feiern. Auch nicht mit Keksen. Ich wiederhole, es gibt kein Abendmahl. Es gibt nur Pessach. Und in Pessach feiert man mit Pan Hamatza, Brot ohne Hefe. Pessach ist eine der drei wichtigsten Festtage Jahwes. Diese drei Festtage sind Pesach, Shavuot und Sukkot. Diese drei Festtage sollten wir feiern. Wir gehen zu Galater 3, Vers 29. Gottes Wort sagt, gehört ihr aber Yahshua an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. In Matthäus 5, Vers 7 Yahshua sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen. Die Beschneidung befindet sich in der Tora und bei den Propheten. Also, sie wurde nicht abgeschafft. Ich lehre in dieser Kehila basiert auf Yahshuas Worte und nicht auf etwas, dass irgendwelche Pastor sagt oder nach meiner Meinung. Das interessiert nicht. Nur, was Yahshua sagt, ist wichtig. Jeder, der die Mitzvot, die Gebote der Tora einhält und lehrt, wird er groß in Malchut Shamain, im Reich Gottes. Nun, ihr sollt das ganze Erbe nehmen. Wenn jemand heute dich fragen würde, bist du Israelit? Und deine Antwort wäre ja, du sagst die Wahrheit. Israelit ist jeder, der die ganze Tora einhält. Wenn eine christliche Gemeinde das Abendmahl feiert, feiert sie eine Erfindung des Menschen, da es in der Bibel, in der Tanach, nicht vorkommt. In dem neuen Bund existiert nur Pessach. Yahshua hat nicht gesagt, ich werde das Abendmahl gründen. Das ist eine Erfindung. Ich werde euch etwas Wichtiges mitteilen. Nach Yahshuas Opfer ist nicht mehr nötig, Opfer zu bringen. Ich wiederhole, nach Jahwes Opfer ist nicht mehr nötig, Opfer zu bringen. Wir gehen zum ersten Brief, Petrus 2, Verse 4 und 5. Gottes Wort sagt, zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut auch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfer, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind, durch Yahshua HaMashiach. Hier wurde es falsch interpretiert. Er sagt, dass wir lebendige Steine sind und nicht deswegen steht uns zu Opfer zu bringen. Nein, meine Lieben, wir haben vorher das nicht gewusst. Also, man kann Pesach nicht von dem Hause Juda und von dem Hause Israel trennen. Es gibt keinen Grund, Pesach oder was die christliche Gemeinde als heilige Abendmahl bezeichnet, außer in das Datum von Pesach zu nehmen. Pesach ist nur einmal im Jahr. Wir trinken symbolisch aus dem dritten Kelch, den Yahshua HaMashiach trank. Der erste Kelch bedeutet, ich werde euch aus Ägypten rausholen. Das bedeutet, aus der Sklaverei. Yahshua hat uns von Satans Krallen befreit. Der zweite Kelch bedeutet, ich werde euch vom Pharao befreien, das heißt vom Satan. Der dritte Kelch bedeutet, ich werde euch erlösen, das heißt, ich werde euch loskaufen. Er hat uns mit seinem kostbaren Blut losgekauft. Der vierte Kelch bedeutet, ich werde euch das versprochene Land geben. Für uns bedeutet in dieser Zeit Malchut Gottes Reich, das neue Jerusalem. Wenn man den alten Bund nicht versteht, versteht man nicht den neuen Bund, Brit Hadasha. Alles, was Yahshua machte, ist auch in dem alten Bund zu finden. Wir gehen zum Exodus 6, Vers 6 bis 8. Gottes Wort sagt, darum sage den Israeliten, ich bin der Herr und will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen, und will euch erretten von eurem Frondienst und will euch erlösen mit ausgerecktem Arm und durch große Gerichte. Ich will euch annehmen zu meinem Volk und will euer Gott sein, dass ihr erfahren sollt, dass ich der Herr bin, euer Gott, der euch wegführt von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen und euch bringt in das Land, um dessen Willen in meine Hand zum Schwur erhoben habe, das ich geben will, Abraham, Isaac und Jakob. Das will ich euch zu eigen geben. Ich, der Herr Yahweh. In diesen Versen befinden sich die vier Kelchen, die ich vorher genannt habe. Wenn man diese Verse nicht versteht, wie kann man den Brit Hadashah, den neuen Bund in der Bibel verstehen? Wenn man den alten Bund der Tora nicht studieren möchte, wie kann man an das Abendmahl, das nicht existiert, teilnehmen? Es ist unglaubwürdig, dass die Gemeinden sich jeden Sonntag versammeln, um das Abendmahl mit Hefebrot feiern. Das kann das Abendmahl sein, aber nicht Pesach. Meine Lieben, das hat nichts mit Pesach zu tun. Saul hat sich auf den dritten Kelch bezogen. Bitte, hör gut zu. Wenn Yahshua sagt, jedes Mal, wenn ihr das macht, und Saul betont es, es ist nicht, wenn wir es machen wollen. Nein, nein, nur im Pesach, einmal im Jahr. Und das bedeutet der dritte Kelch. Auch nicht, wenn ein Pastor das Abendmahl feiern möchte. Nein, nein, es ist nicht so. Pesach ist ein Fest der Tora. Für das jüdische Volk, das nicht an Jeschua als Maschiach glaubt, ist Pesach ein Fest voll Freude. Für uns, die den Maschiach folgen, ist kein trauriger Festtag. In diesem Festtag erinnern wir uns an Jeschuas Opfer. Ich sage es nicht. Jeschua sagt es. Tut es in Erinnerung an mich. Es ist ein Befehl, ein Mitzvah, ein Gebot. Wir müssen es in Pesach tun. Ihr habt schon den Sidur, die Ordnung des Festtages. Falls jemand Zweifel hat, setzt euch in Verbindung mit mir und ich werde euch den Sidur erklären. Gewiss, es ist ein sehr ernst Festtag, aber am Ende ist er sehr fröhlich, da Jeschua lebt. Baruch Hashem, wir erinnern uns nicht nur an Jeschuas Tod, sondern auch an seine Auferstehung. Ihr müsst zum Pesach kommen. Ich wiederhole. Wir erinnern uns an das vollkommene Opfer von Maschiach und an seine Auferstehung. Wir erinnern uns an den Tod unseres Ego und das Leben von Jeschua in uns. Wir gehen zu Galater 2, Vers 20. Gelobt sei Jeschua HaMashiach. Unsere Seele erhebt den Melech Tzadik, den König der Gerechtigkeit. Galater 2, Vers 20 sagt, ich lebe, doch nun ich nicht, sondern Mashiach lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Daran werden wir uns im Pesach erinnern. Ich meine, unseren Stolz ist schon gestorben. Und auch der alte Mensch. Durch die Tevilot, die Taufe, gehören wir Mashiach. Die Taufe sollte in den gesegneten Namen Jeschua HaMashiach durchgeführt werden. Wir gehen zum Lukas 13, Vers 10. Das hat mit der Auferstehung Jeschua zu tun. Er ist in einem Festtag auferstanden, nämlich im Schabbat. Das ist ein sehr tiefes Lernen. Gottes Wort sagt, und er lehrte in einer Synagoge am Schabbat. Der Ruhetag ist der Schabbat und kein anderer Tag. Und im Lukas 13, Vers 31 und 32, Gottes Wort sagt, zu dieser Stunde kamen einige Pharisäer und sprachen zu ihm, mach dich auf und geh weg von hier, denn Herodes will dich töten. Und er sprach zu ihnen, geht hin und sag diesem Fuchs, siehe, ich treibe böse Geister aus und mache gesund heute und morgen, und am dritten Tag werde ich vollendet sein. Heute Schabbat, morgen Sonntag und am dritten Tag Montag, Dienstag und Mittwoch endete er sein Werk. Also, er wurde am Mittwoch um 9 Uhr gekreuzigt und starb um 3 Uhr nachmittags. Habt ihr verstanden? Er war nicht am Kreuz von 12 bis 3 Uhr nachmittags. Man sollte sich von der griechischen und römischen Mentalität trennen. Und wir müssen die Bibel, die Tora, mit hebräischen Augen betrachten. Wir gehen zu Matthäus 28, Vers 1. Als aber der Schabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Miriam von Magdala und die andere Miriam, um nach dem Grab zu sehen. Nach dem ersten Ruhetag. Dieser Satz hat viele durcheinander gebracht. Und sie glauben, dass Jeschua am Sonntag auferstanden ist. Nein, Er ist am Schabbat auferstanden. Ich werde es erklären. Bei uns ist der Ruhetag Schabbat, der schon zu Ende gegangen ist. Und wir sind schon im Rishon, Sonntag. Wir sind nicht mehr im Schabbat. Aber nach dem römischen Kalender ist es noch Samstag, Schabbat. Nach Hashem Yahwehs Kalender sind wir schon im Sonntag. Also, gegen wann sind die Frauen zum Grab angekommen? In Matthäus steht bei Tagesanbruch, also am ersten Tag der Woche. Nach dem römischen Kalender war es bestimmt 7, 8 oder 10 Uhr vom Samstag. Nach Hashem Yahweh war der erste Tag der Woche. Versteht ihr? Ich wiederhole. Nach dem römischen Kalender war es noch Samstag. Also, Joshua starb nicht am Freitag. Wenn er am Freitag gestorben wäre, dann wäre er am Montag auferstanden. Vom Freitag bis Sonntag sind es 2 Tage. Wo ist der dritte Tag? Also, er starb am Mittwoch. Von Mittwoch bis Samstag sind es 3 Tage, Schabbat. Er ist im Schabbat auferstanden. Viele haben diese Verse missverstanden. Dort gibt es ein Komma, das es dort nicht gehört. Ich wiederhole, Pessach darf nicht mit Keksen oder Hefebrot gefeiert werden. Das Brot soll ohne Hefe sein. Wir gehen zum Exodus 34, Vers 25. Gottes Wort sagt, du sollst das Blut meines Opfers nicht darbringen, zugleich mit dem Sauerteig. Und das Opfer des Passafestes, Pessach, soll nicht über Nacht bleiben, bis zum Morgen. Ich werde euch sagen, wann ihr die Hefe aus eurem Häuser herausnehmen werdet, damit ihr Segen von dem ewigen Gott bekommt. Meine Lieben, bitte, hört gut zu, wenn ihr die Tora einhält, wie Hashem Yahweh es verlangt, werdet ihr seine Herrlichkeit sehen. Er möchte gehorsame Kinder haben. Seine Gebote sind keine schwere Last. Sie sind köstlich. Wir gehen zu Levitikus bei Jikra 2, Vers 11. Gottes Wort sagt, alle Speisopfer, die ihr dem Herrn opfert, wollt, sollt ihr ohne Sauerteig machen. Denn weder Sauerteig noch Honig sollt ihr dem Herrn zum Feueropfer im Rauch aufgehen lassen. Also, wie könnte man Hefebrot im Pessach essen? Ich werde euch sagen, wann ihr die ganze Hefe aus eurem Häuser herausnehmen sollt. Alles, was ihr im Haus habt. Für die Mehrheit der gewöhnlichen Christen ist nicht einfach zu erkennen, dass sie sich für eine lange Zeit geirrt haben. Wir lieben sie, deswegen wenden wir uns an sie. Manchmal reden wir mit christlichen Pastoren, die über 30 Jahre gepredigt haben und an viele Kurse und Seminare teilgenommen haben. Sie sagen uns, nein, nein, so hat man mich nicht unterrichtet. Ja, leider befinden sich nicht solche Doktrinen in der Bibel, in der Tanach. Ihr sollt euch von solchen Doktrinen trennen. Leider erkennen sie nicht, dass sie sich geirrt haben. Es gibt Stolz. Sie sind hochmütig. Wenn wir bescheiden sind, akzeptieren wir, dass wir uns geirrt haben und akzeptieren die Wahrheit. Da wir keinen Stolz mehr haben. Lebt Joshua in uns. Ja, er lebt in uns. Nur dann nehmen wir die Tora Emet an. Sie ist die Wahrheit. Und es gibt nur eine Wahrheit. Baruch Hashem. In anderen Themen habe ich gesagt, dass ein echtes Kind von Israel die folgenden Eigenschaften hat. ist bescheiden. Er lässt sich lehren und er hört und folgt Jahwes Wort. Derjenige, der Jahwes Wort nicht hört, wird mit seinem Stolz weiter das sogenannte Abendmahl jede Woche mit Hefebrot feiern. In der Bibel gibt es nur Pesach. Und das Wichtigste ist, die Tora einzuhalten und alle Festtage der Tora zu feiern. Das Wort Jahwes hören. Wir gehen zum Johannan 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Also, Jahwes Schafe lassen sich lehren, auch wenn sie in 40.000 Kurse des Christentums teilgenommen hätten. Sie erkennen, dass sie sich geirrt haben, und sagen, aber, Vater, vergebe mir, ich werde alles machen, wie du alles in der Bibel vorschreibst. Leider glaubt das Christentum, dass der Bund mit ihnen gemacht wurde. Und das ist nicht so. Es kommt nirgendwo in der Bibel vor. Für die Hochmütigen, die Wahrheit der Tora nicht erkennen wollen, ist es einfacher, das Göttliche anzugreifen. Sie greifen die Kehilot, die Gemeinde, an, die Tora Hashem Yahweh lehren. Also, der bescheiden ist und er sich Jahwe beugt, wird er vom Jahwe befreit. Was sollten wir für die Ungläubigen tun? Wir müssen für die Leute beten, die wir die Wahrheit bringen und sie ablehnen. Wir sollten im Gebet bleiben. Wir gehen zur Apostelgeschichte 2, Vers 42. Gottes Wort sagt, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, Talmidin, und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Wir gehen zum Vers 46. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort. In den Häusern hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Jetzt gehen wir zur Apostelgeschichte 20, Vers 7. Gottes Wort sagt, am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, das Brot zu brechen, predigte ihnen Paulus. Und da er am nächsten Tag weiterreisen wollte, zog er die Rede bis Mitternacht. Also, sie brachen das Brot jeden Tag aus Freude, und das hat nichts mit Pesach zu tun. Wir lieben das christliche Volk sehr, und ich möchte, meine lieben Christen, dass ihr wisst, dass wir für euch beten und fasten, damit ihr die Wahrheit kennt. Seid vor Jahwe HaMashiach bescheiden, damit ihr die Wahrheit versteht. In Apostelgeschichte 20, Vers 7 sagt, am ersten Tag der Woche, der erste Tag der Woche ist Roshon, Sonntag. Man nimmt dieses Zitat, um zu sagen, siehe, die Apostel, die Talmidin, haben sich am Sonntag und nicht im Schabbat versammelt. Shaul sagt, der erste Tag der Woche. Das Gleiche machen wir jetzt. Wir haben uns am ersten Tag der Woche nach dem Schabbat versammelt. Der Schabbat ist schon vor Kurzem zum Ende gegangen. Und wir sind noch in der Kehila, um das Wort Gottes weiter zu hören. Baruch Hashem. Also, wie können wir bestätigen, dass es noch Samstag nach dem römischen Kalender war? Wie gesagt, nach dem römischen Kalender war es Samstag Nacht. Nach Hashem Yahwehs Kalender war der erste Tag der Woche, Sonntag. Warum sagt Lukas am ersten Tag der Woche? Aber, als wir versammelt waren, das Brot zu brechen, predigte ihnen Paulus, und da er am nächsten Tag weiterreisen wollte, zog er die Rede hin bis Mitternacht. Das heißt, bei uns ist es jetzt 7 Uhr abends. Und ich werde vielleicht die Tora bis 12 Uhr Mitternacht lehren. Also, wir sind noch in der Kehila am ersten Tag der Woche. Ihr sollt verstehen, dass Roma viele Änderungen lange vorher machte. In Daniels Buch wurde das prophezeit. Der Geist des Antimaschiachs, Antichrist, hat die Festzeiten und das Gesetz geändert. Und sie wurden schon lange her geändert. Also, sie versammelten sich nach dem Schabbat. Nach dem Schabbat werden den Zehnt und die Gabe gesammelt. Man darf das nicht im Schabbat machen. Man darf nicht im Schabbat mit Geld handeln. Wir gehen zum 1. Korintherbrief 10, Vers 16. Halleluja! Gottes Wort sagt, murrt auch nicht. Die einige von ihnen murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Bitte, hör gut zu. Eine Sache ist Pesach und andere ist ein Mitzwa, ein Gebot, dass wir das Brot miteinander teilen sollten. Paras Lechem, das bedeutet das Brot brechen in Hebräisch. Alle diese Zitaten haben nicht mit Pesach zu tun oder mit dem Abendmahl, damit ihr Christen mich versteht. Sie haben nicht mit Pesach zu tun. An welchen Tagen haben sie sich versammelt? Die Bibel sagt, jeden Tag. Und das kann kein Pesach sein. Pesach wird nur einmal im Jahr gefeiert. In Apostelgeschichte haben wir gelesen, am ersten Tag der Woche. Der erste Tag der Woche ist Sonntag. Der Schabbat endet gegen 6 Uhr abends. Und wir bleiben danach in der Kehila, um das Wort des ewigen Gottes weiter zu hören oder darüber zu sprechen. In Konklusion, nach dem Schabbat, nach 6 Uhr abends, fängt der Sonntag an. Wir gehen nochmal zur Apostelgeschichte 20, Vers 7, damit alles klar wird, da es eine große Verwirrung gegeben hat. Manchmal spreche ich mit vielen Christen darüber. Leider haben sie einen Schleier vor den Augen und verstehen nicht, auch wenn ich ihnen sage, dass Saul selbst sagte, dass er die Rede hin bis Mitternacht zog und es der erste Tag der Woche gemäß Jaschus Kalender war. Und nach dem römischen Kalender war es noch Samstagnacht. In Apostelgeschichte 20, Vers 7 sagt, am ersten Tag der Woche, meine Lieben, jetzt, in dieser Zeit, in der das Audio aufgenommen wird, ist es schon Rishon, es ist schon Sonntag, gemäß Jahwes Kalender. In Vers 7 lesen wir auch, am ersten Tag der Woche versammelten sich die Apostel, um das Brot zu brechen. Nachdem wir mit dem Predigt fertig sind, werdet ihr zum Cafeteria gehen und ihr euch am ersten Tag der Woche alle miteinander erfreuen. Baruch Hashem. Ich wiederhole, nirgendwo in der Bibel wird von dem Abendmahl gesprochen. Es ist Pesach. Wir erinnern uns an den Tod Mashiach Jeschuas. Wir erinnern uns an seine Auferstehung und an den Bund, den er mit dem Hause Juda und mit dem Hause Israel machte. Bitte, seid nicht beleidigt, aber der Bund wurde nicht mit dem christlichen, heidnischen Kirche geschlossen. Sie folgt den Sonntag und feiert Weihnachten. Es ist wichtig zu verstehen, dass was zählt, ist das Wort Hashem Yahweh. Und nicht die Erfindung des Menschen. Er zeigte uns genau, wann und wie wir Pesach feiern sollten. Am 14. Und wer Pesach nehmen darf. Man sollte nicht aus der Bibel streichen oder hinzufügen, damit man nicht in Verdammnis verfällt. Yahweh hat Noach das richtige Maß für die Arche gegeben. Und er hat uns auch spezifische Befehle gegeben, wie wir Pessach nehmen sollen. Wir wissen, dass Joshua wird bald kommen. So, wir werden Pessach nehmen, wie der ewige Gott es fordert. Baruch Hashem. Gewiss, wir haben Abrahams Spur gefolgt, sagt Shaul. Paulus. Aber wir kommen zu dem Punkt, in dem wir nicht mehr weitergehen können. Man sollte nicht mehr sagen, na gut, komm zum heiligen Abendmahl. Und das macht nichts. Nein, es ist Pessach. Und es kann sein, dass in diesem Jahr das vorletzte Pessachfest sein konnte. Wir werden das ganze Erbe in dem gesegneten Namen von Yahshua HaMashiach nehmen. Er gab uns seine genauen Anweisungen und das ist, was zählt, und nicht die Anweisungen eines Menschen. Das Feiern von dem Abendmahl jeden Monat ist abscheulich, sozusagen, als ob es Pessach wäre oder jede 8 Tage und mit Hefebrot ist noch schlimmer. Yahshua befällt und wir gehorchen ihn. Wer sollte regieren? Yahshua oder der Mensch? Natürlich, Yahshua. Wer sollte regieren? Der Himmel oder die Erde? Der Himmel. Wir werden das im Prophet Daniel sehen. Gelobt sei Yahshua HaMashiach für sein Wort. In Daniel 4, Verse 22 und 23, Yahweh beschämt den König Nebukadnezar. Daniel 4, Verse 22 und 23. Ich möchte, dass ihr alle diese Verse folgt. Halleluja. Gottes Wort sagt, man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen und du musst bei den Tieren des Feldes bleiben. Und man wird dich Gras fressen lassen wie die Rinder. Und du wirst unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden. Und 7 Zeiten werden über dich hingehen, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen, und sie gibt, wem er will. Wenn aber gesagt wurde, man solle dennoch den Stock des Baumes mit seinen Wurzeln übrig lassen, das bedeutet, dein Königreich soll dir erhalten bleiben, sobald du erkannt hast, dass der Himmel die Gewalt hat. Also, Yahweh regiert, wir müssen nur ihm gehorchen. Und bezüglich, was Pessach betrifft, es ist ein Befehl, wie man Pessach feiern sollte. Heute wirst du das Audio von Pessach haben. Nach der Bibel, wer darf Pessach nehmen? Der neu geboren wurde, geboren von oben, und der die Taufe, die Tevila hat. Nach der Bibel gibt es kein Abendmahl. Wir sollten uns von der griechischen und römischen Mentalität entfernen. Es gibt nur Pessach. Und Pessach wird von den Unbeschnittenen im Herzen und im Fleisch genommen. Wisst ihr, warum ich euch so lehre? Weil die Zeit nah ist. Und ich möchte von eurem Blut keine Verantwortung tragen. Hört gut zu. Letztes Jahr haben sehr wenig Pessach genommen. Es war für mich sehr traurig. Stellt ihr vor, wie es für Yahweh war. Also, wenn ich in der Bibel lese, was Shaul sagt, natürlich wurde er vom Ruach HaKodesh inspiriert. Er sagt, sei bewusst, da wegen Pessach viele krank sind und andere schlafen. Vor einem Jahr, vor 2 Jahren, sagten viele, nein, ich werde in Pessach nicht teilnehmen. Ich möchte nicht krank werden. Geistlich bin ich noch nicht auf dem richtigen Weg. Ich möchte nicht sterben. Und wie gesagt, viele haben in Pessach nicht teilgenommen. Bitte, meine Brüder, ihr habt noch Zeit. Nimm eure Erbe. Der Sieg ist unser. Baruch Hashem. Also, nochmal. Wer darf Pesach nehmen? Nur die Paare, die verheiratet sind. Reuevolle Menschen. Neu geboren von oben. Logisch. Männer, die Beschneidung haben. Meine Brüder, die Beschneidung ist noch gültig. Glaubt nicht, dass das Vergangenheit ist. Ihr habt schon die Zitaten in der Bibel. Möchtet ihr euch darüber mit Hashem Yahweh streiten? Macht es. Ihr werdet es richtig verstehen und ihr werdet euch vor dem ewigen Gott beugen, bis ihr versteht, dass der Himmel regiert. Halleluja. Ich nenne weiter alle Männer und Frauen, die Kadosh, heilig sind, und alle sollten die Tevila, die Taufe haben. Joshua legte jeden Befehl einzeln dar. Gehorche ihm, da die Zeit kürzer wird. Nur so wird diese Kehila, Gemeinde, die dank dem Herr gewachsen ist, die Torah einhalten, wie Joshua Hamashiach es verlangt, und dann werden wir mehr Seelen für die Herrlichkeit Joshuas erreichen. Baruch Hashem, Yahweh Zebaot. Ich würde keine Autorität haben, euch die Torah zu lehren, wenn ich selbst die Torah nicht einhalten würde. Wie könnte ich von der Beschneidung sprechen, wenn ich nicht selbst im Herz und im Fleisch beschnitten wäre? Bitte, hört ihr gut zu. Hasatan, Joshua HaMashiach tadelt ihn. Hasatan hasst alles, die Wahrheit ist. Und die Wahrheit befindet sich in dem Alten und in dem Neuen Bund. Übersetzt als Alte und Neue Testament. Trotz allem müssen wir alles ausführen, was Joshua sagt, und nur dann werden wir unter dem Schutz, unter dem Talit Joshua sein. Wir lieben die Torah Hashems und wir lieben das Volk Israels, von dem wir nach der Bibel ein Teil sind. Viele Zitaten in der Bibel bestätigen es. Man kann nicht nur ein Teil der Tora folgen und alles andere spucken. Die Mitzwa, das Gebot des Zins, Matzen in Hebräisch, von Maleachi 3, Vers 10, wird sehr geliebt. Es steht dort, bringt aber die Zehnten in voller Höhe. Dieses Pasuch, dieser Vers, wird von vielen Pastoren im Christentum übernimmt. Aber sie wollen nicht Pesach, Shabbat oder Sukkot. Sie wollen keinen Shabbat. Sie wollen nicht außer den Zent. Sie wollen den Zent. Das Gebot des Zent ist im Alten Bund und man sollte es erfüllen. Wir werden selbst so weiter lehren und noch besser für die Herrlichkeit Joshuas. Wir werden weiter die Torah einhalten, wie Joshua es verlangt. Wir nehmen an keine heidnischen Festtagen wie Weihnachten oder religiöse Festtage teil. Nichts davon. Wir gehen zum 2. Thessalonischer Brief 2, Vers 10 bis 12. Es wird hier von den Antimaschiach erkannt als der Antichrist gesprochen. Gottes Wort sagt, und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Darum sendet ihnen Gott, Elohim, die Macht der Verführung, so dass sie der Lüge glauben, damit gerichtet werden alle, die die Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Ihr, die diese Audio hört, glaubt an die Wahrheit, glaubt Joshua, glaubt an keinen Pastor der Gemeinde, traut euch an Joshua HaMashiach zu glauben. Wir gehen zum Matthäus 7, Vers 21. Gottes Wort sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Adon, Adon, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Der Wille des Vaters ist, Pessach zu feiern, wie es sein sollte. Man sollte alle Bedingungen erfüllen, wie Joshua sie angeordnet hat und nicht nach unserem Willen handeln. Wenn Noah die Einleitung für den Bau der Arche nicht gefolgt hätte, wäre die Arche versenkt. Er war gehorsam. Ich wiederhole den Vers 21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Adon, Adon, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Also, das Himmelreich regiert und nicht die Erde. Verse 22 und 23. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Adon, Adon, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen. Ich habe euch nie gekannt. Weichet von mir, ihr Übeltäter der Tora. So steht in der Originalfassung. Also, jemand, der die Gebote des Menschen folgt, ist ein Schöpfer der Bosheit. Wir gehen zum Psalm 36. Meine Lieben, wir müssen Joshua HaMashiachs Gebote folgen und nicht des Menschen. Demütigt euch vor Elohim, Gott, und bittet ihn um Verzeihung. Wenn ihr viele Doktrine in verschiedenen christlichen Seminare gelernt habt, wisset, dass ihr die Wahrheit nicht bekommen habt. Ihr solltet die Tora von Hashem Yahweh aufnehmen. Psalm 36, Vers 10. Baruch Hashem Yahweh. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Nur in Joshuas Lichte, in Joshuas Ohr, werden wir im Licht laufen. Alles andere ist Finsternis und Lüge. Es sind Menschen Gebote. Das ist für nichts gut. Joshua ist das Licht der Welt und er hat es auf uns übertragen. Also, wir sind das Licht der Welt und Joshua ist die lebendige Tora. Wir gehen zum Psalm 114, von dem in Matthäus 26 gesprochen wird. Die Apostel, die Talmidin, haben diesen Psalm gesungen. Es gibt einige Psalmen, die das jüdische Volk, die Bene Israel, gesungen haben und sie noch singen. Das ist der Psalm 114, Baruch Hashem. Als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakob aus dem fremden Volk, da wurde Juda sein Heiligtum, Israel sein Königreich. Das Meer sah es und floh. Der Jordan wandte sich zurück. Die Berge hüpften wie die Lämmer, die Hügel wie die jungen Schafe. Was war mit dir, du Meer, dass du flöhest, und mit dir, Jordan, dass du dich zurückwandtest? Baruch Hashem, das Meer öffnete sich. Ihr Berge, dass ihr hüpftet wie die Lämmer, ihr Hügel wie die jungen Schafe vor dem Gott Jakobs, der den Felsen wandelte in einen See und die Steine in Wasserquellen. Das ist der Psalm der Tehillim, den Joshua HaMashiach sang, bevor er ausgeliefert wurde. Er hat sein Leben für uns geopfert. Baruch Hashem, Yahweh Tsebaot.